Nicole, 26. Ja, hallo Jürgen. Nicole, guten Morgen. Morgen. Du bist ganz ohne Rauschen in der Leitung. Sehr schön. Klasse. Erzähle mir, was du sagen willst oder dein Thema. Mein Thema ist Frust durch Arbeitslosigkeit. Oh weia, das kann ich mir gut vorstellen. Wie lange bist du arbeitslos? Mittlerweile seit 2 Jahren. Mhm. Was hast du gelernt vorher? Gelernt habe ich Kauffrau im Einzelhandel, also mhm. eigentlich Verkäuferin. Mhm. Ich habe nach der Lehre noch 3 Jahre gearbeitet und in einem Spielwarengeschäft und bin dann leider Gottes in der Weihnachtszeit krank geworden und bin dann gegangen worden. Mhm. Wegen der Krankheit? Naja, nicht gerade wegen der Krankheit, sonst hätten sie mich ja nicht rausschmeißen können. Ja, aber letztendlich steckte das dahinter, ne? Vermutlich. Ja, so in der mhm. Richtung noch andere nette Sachen. Mhm. Jedenfalls, das erste Jahr war das im Prinzip noch mehr oder weniger, hat mir das nicht so viel ausgemacht. Da habe ich das noch ein bisschen locker gesehen. Da fand mhm. ich es sehr schön, mal so ein bisschen Zeit für mich zu haben. Und ich bin verheiratet, ich konnte dann mich besser um meine Wohnung kümmern und so weiter. Mhm. Das fand ich also das erste Jahr nicht ganz so schlimm. Und mittlerweile ist das ja das zweite Jahr mhm. und ich finde das gar nicht mehr so lustig, denn ich schreibe laufend Bewerbungen und so weiter. Wie viele Bewerbungen hast du schon rausgeschickt? Ende des Jahres bin ich bei 100. Mhm. Bist du auch bereit, mittlerweile also eine weitere Entfernung in Kauf zu nehmen? Ja. Ja. Wie weit, in welchen Radius stellst du dir so vor? Der Radius, der ist mir ziemlich egal. Ist dir egal? Ja, mhm. also wenn es sein müsste, würde ich also auch nach Sylt oder Föhr ja. oder sonst was mhm. ziehen. Das wäre mhm. mir also mittlerweile wirklich echt egal. Mhm. Und ich habe mich auch im Prinzip schon darauf eingestellt, zum Beispiel eine Ehe auf Distanz zu führen. Also, mhm. also dein Mann wäre auch damit einverstanden, dass wenn es ein Angebot käme, dass du weiter weg gehst? Ja. Mhm. Kinder gibt es nicht? Nein, Kinder gibt es nicht. Das ist vereinfacht, das Ganze dann ja. Ja. Ja. Du sagtest du gerade Frust. Der Frust wird immer größer. Wie äußert sich der Frust? Ja, wenn ich das zum Beispiel sehe, wenn mein Mann also von Montag bis Freitag arbeiten geht, bin ich im Prinzip neidisch. Hört mhm. sich blöd an, wenn der morgens um 5 Uhr aufsteht, um 6:30 zur Arbeit geht mhm. und nachmittags um 5 wiederkommt. Mhm. Wenn ich in der Stadt gehe, weil mir zwischendurch mal die Decke auf den Kopf fällt oder ich schlicht und ergreifend den ganzen Tag geheult habe, mhm. gehe ich bei uns in die Stadt, um andere Gesichter zu sehen, um nicht auf dumme Gedanken zu kommen. Was meinst du mit dummen Gedanken? Mir das Licht auszuknipsen. So schlimm ist es manchmal. Ja. Mhm. Das ist manchmal echt deprimierend, wenn man in einer Wohnung sitzt, 50 Quadratmeter, weiß, alle Welt, die man kennt, sind an der Arbeit, mhm. alle Welt kriegt sein richtiges Geld, mhm. Nur ich, armes Menschenkind, kriege nicht viel und das, was ich kriege, da darf ich auch nicht viel zu verdienen. Mhm. Jedenfalls, wenn ich dann in der Stadt bin und mich irgendjemand von meinen Bekannten oder ehemaligen Arbeitskollegen sieht, dann haben die immer so von mir das Bild, ach guck mal an, so schlecht kann es ja gar nicht gehen, mhm. wenn sie dann mittags stundenlang in der Stadt spazieren gehen. Da werden viele wahrscheinlich denken, auch der geht's gut, ne? Ja. Wir müssen arbeiten und die sitzt in der Sonne. Richtig. Mhm. Und was im Prinzip das eigentliche Problem ist, was ich nie so gesehen habe, das habe ich jetzt am Sonntag rausgekriegt, weil meine Schwester Geburtstag hatte und ich mich hinterher noch mit ihr unterhalten habe mhm. und leider Gottes mal wieder einen hysterischen Heulkrampf gekriegt habe. Mhm. Und zwar hat sie mir also gesagt, dass meine Eltern im Prinzip gar nicht mehr wissen, wie sie mit der ganzen Lage bei mir umgehen sollen. Dass sie schauen. Ja, weil denen das im Prinzip wehtut, dass ich ja mhm. mittlerweile schon so lange ohne mhm. Arbeit bin, dass ich nichts kriege, die sehen, dass ich mich bemühe. Ja. Und das erste Jahr war es also so, wenn mich jemand angerufen hat, war im Prinzip die zweite Frage, hast du noch keine mhm. Arbeit, bemühst du dich, mhm. tust du mhm. was? Dann habe ich irgendwann mal in der Mitte des Jahres so die Frust gekriegt und habe den Leuten also schlicht und ergreifend vom Kopf geknallt. Also passt mal auf, wenn ihr mich aufmuntern wollt, dann macht doch bitte nicht so, dass jeder zweite Satz ist, tust du was, ja. machst du was. Ja. Ja. Ja. Ich sage, das sind nicht gerade Fragen, die man ja. jemandem gibt, der sowieso schon am Boden liegt. Ja. Mein Gott, Nicole, was meinst du, wie vielen Menschen du jetzt aus der Seele sprichst, mit dem, was du sagst? Was meinst du, wie vielen es so geht? Ja, ich weiß, es sind einige. Das glaube ich wirklich, die auch dann so engagiert sind wie du und aber einfach in dieser Zwickmühle sitzen, dass es einfach nicht weitergeht oder dass man hilflos ist und nicht weiß, was man machen soll. Ja. Sag mir mal, ob du hast gerade so eine Andeutung gemacht, leidet denn eure Beziehung mittlerweile auch schon darunter? Gott sei Dank nicht, denn Mann, der hat da eigentlich sehr viel Verständnis für mhm. und der nimmt es mir dann auch manchmal nicht übel, wenn ich mir dann aus lauter Frust mal hin und wieder am helllichten Tag einfach einen hinter die Binde kippe, weil mhm. ich schlicht und ergreifend so mies drauf bin mhm. oder weil ich schlicht und ergreifend mal den ganzen Tag einfach nur voll in der Gegend rumsitze und sage, wozu soll ich was tun? Nicole, trotzdem muss ich dir auch was ganz anderes sagen. Ja. Bei allem Respekt vor der Situation, ich will das nicht schönreden oder runterreden, ist es nicht in Ordnung, solche Gedanken zu haben, von wegen sich das Leben nehmen. Dafür geht es dir zu gut. Ja, ob es mir so gut geht, weiß ich nicht. Nein, natürlich nicht, Nicole. Natürlich nicht. Aber denk mal dran, du bist gesund. Ne? Du bist erstmal gesund. Gehe ich mal von aus jetzt. Ja. Ist so, ne? Ja. Ein ganz, ganz hohes Gut. Und dann das ganz Wichtigste, das Wichtigste schlechthin. Du hast eine Liebe. Ein ganz hohes Gut. Du hast einen tollen Mann. So, das reicht schon völlig aus, dass man sagt, man darf sich nicht umbringen. Das mindert erstmal deine Sorgen noch nicht. Wie gesagt, ich respektiere das völlig und will das nicht runterreden. Aber das sind vielleicht auch immer so Sachen, wo man sich selbst ein bisschen mit hochholen kann, indem man aber auch das Positive sieht, was so in dem eigenen Leben passiert, neben dem Negativen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, nur das Problem ist, sag ich mal, mein Mann und ich, wir sind also jetzt 7 Jahre zusammen und die letzten 5 Jahre, das war im Prinzip so zwischen meinem Mann, meinem Vater und mir im Prinzip so ein Kampf, wo also ziemlich heftig die Fetzen geflogen sind. Und ich hatte also eine ziemliche Zeit auch mit meinen Eltern nicht gerade das beste Verhältnis. Und dann also jetzt vor kurzem von meiner Schwester zu hören zu kriegen, dass mir gewisse Sachen einfach nicht gesagt werden, um mich zu schonen, beziehungsweise weil ich so viel schon am Hals habe. Kannst du denn da mit deiner Mutter, mit deinen Eltern nicht mal Tacheles reden und sagen, dass sie darauf keine Rücksicht nehmen müssen, dass du das alleine schon geregelt bekommst, dass du genau normal behandelt werden willst wie alle anderen auch? Ja, das Problem ist, ich fahre leider Gottes ziemlich schnell auf der Haut. Und wenn dann das Thema so irgendwie arbeitsmäßig kommt oder so und mein Vater und ich haben da eben verschiedene Meinungen, da fliegen dann eben die Fetzen. In der Beziehung bin ich leider Gottes ziemlich stur und ziemlich heftig. Also ich vertrage viel, nur in der Beziehung bin ich eigentlich ein bisschen empfindlich. Ja, Nicole, noch ein Argument, was in die Richtung geht, dass die Lage ist ja nicht hoffnungslos. Du hast jetzt so viele Bewerbungen geschrieben, du bist 2 Jahre arbeitslos. Ist ein Hammer. Aber es gibt Hoffnung. Es kann ja sein, dass in den nächsten Monaten oder im nächsten Monat oder in der nächsten Woche schon irgendeine Reaktion kommt. Das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dich jetzt absolut fallen lässt und gehen lässt und auch aufgibst. Die einzige Chance, die du hast, ist einfach penetrant weiter sich zu bewerben. Und deine Grundvoraussetzungen sind ja schon mal gut. Du sagst nicht, ich will nur im Umkreis von 100 Kilometer arbeiten. Du sagst, ich will in ganz Deutschland arbeiten. Und da muss doch irgendwas möglich sein, verdammt nochmal. Und ich bin fast sicher, es wird sich irgendwas ergeben. Aber du musst jetzt halt auch bei der Stange bleiben. Wenn du jetzt innerlich abbaust und aufgibst, dann kannst du es vergessen alles. Ja, nur manchmal habe ich also schlicht und ergreifend, so wie jetzt am Sonntag habe ich dann schlicht und ergreifend, verstehe ich auch, ja. Sehe ich im Prinzip kein Ende mehr. Ich weiß also manchmal dann nicht, wie das Prinzip noch weitergehen soll. Also als das zum Beispiel losging, nach einem Jahr kriegt man ja kein Arbeitslosengeld mehr, sondern nur noch Hilfe. Und als das dann losging mit der Berechnerei, habe ich mich also von einer Bekannten verrückt machen lassen, weil die mir sagte, es könnte mir passieren, dass ich nichts kriegte. Da war ich also von einem Moment total fix und fertig und war also, also am liebsten Fenster auf und raus und nach dem Motto, könnt ihr dann Dreck wegkehren, ich habe dann wenigstens meine Ruhe. Das war also Nicole, ich möchte dir wirklich richtig Mut machen und sagen und dich ermuntern, durchzuhalten, weiterzumachen. Auf jeden Fall noch vielleicht noch viel intensiver dich zu bewerben als jetzt, wenn es möglich ist. Mach auf jeden Fall das, was du bisher gemacht hast. Zieh das weiter durch. Und ich drücke dir wirklich alle Daumen, die ich besitze, dass du, dass da irgendwas in die Gänge kommt. Und möchte dir jetzt noch anbieten, dass du nach diesem Gespräch mit der Elke noch ein bisschen redest. Aha. Ich glaube, das ist ganz gut. Tut auch gut. Ja, denke ich schon. Ja, die Elke hat dieses Gespräch jetzt mitgehört und dann könnt ihr gleich anknüpfen. Aha. Ja, wollen wir so machen. Okay. Und ich wünsche dir wirklich toi, toi, toi, toi. Halt bloß durch. Irgendwann wirst du denken, gut, dass ich da mal durchgehalten habe und jetzt läuft der Laden wieder. Ja, ich werde es versuchen. Okay, alles Gute, Nicole. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich sage euch jetzt mal unsere Telefonnummer, den Radiohörern. Ihr müsst ja anrufen, könnt ihr anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, unter 0130 2911 oder faxen, das sage ich jetzt allen, das sehen die Fernsehzuschauer auch nicht. Auch nicht, das ist 0130 11 51 22. Ich habe es mit der Stimme heute. Oder mit per Mail könnt ihr uns auch erreichen. Und zwar bitte an die Mailadresse 1live@wdr.de. Und jetzt ist Sascha dran, der ist 21. Ja. Ja, Sascha. Oh. Hi. Ich wollte erstmal mal nachträglich zur 500. Sendung gratulieren. Danke. Und ich hoffe, dass du die 1000 voll machst. Naja, das ist eine ganze Weile hin. Ja. Okay. Jetzt also, zu dir. Ja, ich habe folgendes Problem. Ich bin also total verzweifelt und das betrifft mich und meine Freundin. Warum? Was ist los? Seit gestern sind wir ein Jahr zusammen Und sie wird von zu Hause sehr streng erzogen von ihrem Vater. Wie alt ist sie denn? Sie ist 17. Mhm. Und das geht jetzt so weit, ich kann da jetzt so viele Beispiele nennen. Zum Beispiel, wenn sie zu Hause irgendwas machen muss. Sie muss zu Hause putzen und alles. Mhm. Sie wird richtig behandelt, kann man sagen, wie eine Sklavin, weil sie muss alles machen. Ist sie Einzelkind? Nee, sie hat noch 3 Geschwister. Und die werden alle so behandelt? Ja, eine ist jetzt 20, die ist aus dem Haus. Die wurde auch so behandelt. Jetzt ist sie die nächste, wenn sie aus dem Haus ist, ist dann die nächste dran. Sie wird behandelt wie eine Sklavin, sagst du? Ja. Was muss sie alles machen? Wie geht das? Ja, sie muss dem Vater zum Beispiel Butterbrote schmieren. Und wenn sie da was falsch macht, zum Beispiel wenn das Brot vom Tablett runterfällt oder sie vergisst, die Wurst drauf zu schmieren, die ihr Vater will, dann kriegt sie Schläge und direkt eine Woche Hausarrest dafür. Die, was, wenn die gemeinsam am Abendbrottisch sitzen? Nee. Zum Mitnehmen oder wie? Nein, wenn er so vom Fernseher sitzt, so im Wohnzimmer, und ja, dann muss sie ihm die Brote ins Wohnzimmer so an den Tisch bringen. Mhm. Und wenn da ein Brot runterfällt oder die falsche Wurst drauf hat, kriegt sie Hausarrest und Schläge. Schläge sogar noch, mit 17 Jahren? Ja. Sag mal noch ein anderes Beispiel. Ja, jetzt nur ein Beispiel, so wie der Vater so vom Charakter her ist. Er ist zum Jugendamt hingegangen, möchte die Schwester, also eine von ihrer Schwestern, die ist jetzt 14, die möchte er ins Heim stecken. Mhm. Nur da habe ich gesagt, das ist ja keine Bestrafung, weil ich denke, in jedem Heim geht es den Kindern besser als zu Hause, als bei diesem Mann. Es ist nur so, dass der Vater, er will beweisen, dass ich sie gar nicht lieben will. Er will das beweisen, dass du sie nicht lieben willst. Oder lieben kann. Lieben kann. Wie macht er das denn? Und zwar aus dem Grund, er versucht sie jetzt zu erpressen oder zu zwingen. Sie hat mir jetzt einen Brief geschrieben, der kam am letzten Dienstag an. Und dann stand da drin, dass der Vater die Erziehungsrechte für seine Tochter, also für meine Freundin, die möchte er ablegen und möchte meine Freundin zwingen, mich zu heiraten. Und wenn ich dann Nein sagen werde, dass ich das nicht will, dass ich sie nicht heiraten will, dann, abgefahren. Ja. Dann würde sie sehen, dass ich sie nicht liebe. Und wir sind uns beide im Klaren, dass ich erstmal mit 21 noch nicht so früh heiraten möchte. Natürlich. Und auch vor allen Dingen nicht unter solchen zwanghaften Voraussetzungen. Ja, eben. Was ist denn das für ein Hirni? Das ist ja unglaublich. Ja, was sagt denn die Mutter? Was sagt die denn? Die Mutter ist genauso. Die ist genauso? Die hält zu dem Vater, ja. Die Kinder haben da sehr drunter zu leiden. Was macht denn die Freundin? Bitte? Was macht denn die Freundin? Ist sie noch Schülerin? Ja, die hat jetzt dieses Jahr Schluss. Mhm. Und sie sucht dringend eine Lehrstelle als Krankenschwester und sie findet absolut nichts, nur Absagen. Mhm. Und es wäre ja so gut für sie, wenn sie von zu Hause rausgehen. Also Sascha, wenn das hört sich ja wirklich völlig krank an, was da abzugehen scheint. Wäre meine Idee oder die Überlegung, so schnell wie möglich raus aus diesem Elternhaus. So schnell wie möglich raus. Ja. Mit dem Jugendamt sprechen. Es gibt Unterstützungen, auch was Wohnen angeht, dass sie eine eigene Wohnung bekommt, dass sie noch eine Unterstützung vom Jugendamt bekommt, kriegt man in dem Alter, soweit ich weiß, geht das noch, mit 17 Jahren. Mhm. In einem Jahr ist sie volljährig und kann machen, was sie will. Mhm. Aber raus aus dieser Folterkammer da. Mhm. Ja, das Problem, also in diesem Brief, den ich bekommen habe am Dienstag, da war auch eine Art Hilferuf drin, in dem drin stand, ja, Sascha, ich will hier raus, ich halte das nicht mehr aus. Mhm. Und ich war auch drauf und dran, dahin zu gehen zu den Eltern. Aber das kann ich auch nicht machen, denn ich bin volljährig und der Vater kann mich anzeigen. Mhm. Ja, da musst du vorsichtig sein. Ja. Sie hat ja diesen Brief geschrieben und hat in diesem Brief das erklärt, was er, diese absurde Idee, die er da vorgeschlagen hat mit dem Heiraten. Ja. Also letztendlich steckt dahinter, er will euch auseinanderbringen. Ne? Er will. Das hat er schon immer versucht. Ja, und die Mutter auch. Und die Mutter auch. Wir haben immer zueinander gehalten, seit gestern ein Jahr zusammen. Nun ist der Brief angekommen. Besteht denn die Möglichkeit, dass du mit ihr in Kontakt kommst? Könnt ihr telefonieren? Könnt ihr euch jetzt so nach Belieben treffen? Oder haben die da auch die Hände drauf? Ja, der ab und zu hält auch die Hand da drauf, ja. Aber es ist nur so, also morgen werde ich sie wohl wieder sehen. Also kommt mich morgen wohl wieder besuchen. Mhm. Also, Sascha, lasst euch bloß nicht auf so einen Quatsch ein, dass ihr da jetzt heiratet, nur weil er so in dieser Art und Weise da seine Macht demonstrieren will. Um Gottes Willen, nein. Und das ist auch kein Beweis, das beweist nicht, dass du sie nicht liebst. Ne? Ja, eben. Völliger Blödsinn. Rate wirklich deiner Freundin, dass sie aus diesem Elternhaus rausgeht. Sie soll sich ganz schnell mit dem Jugendamt beraten. Und es gibt, ich weiß es nicht genau, aber es gibt da schon Förderungs- und Hilfsprogramme, dass Jugendliche dann nicht in so einem Elternhaus bleiben müssen. An das zuständige Jugendamt wenden. Es ist jetzt die Sache, die haben jetzt einen Termin, ne? Wie einen Termin? Bei so einer Frau, ob das eine, ist glaube ich so eine Sozialarbeiterin oder was, ich weiß es nicht, oder ob die Frau von so einem Jugendamt kommt, das ist dann so ein Termin, wo die Eltern mit den Kindern hin müssen und wo man sich dann vor der Frau praktisch sich streiten kann. Mhm. Dieser Termin, also wer hat diesen Termin denn veranlasst? Ja, der Vater, mhm. Weil er die 14-Jährige ins Heim stecken möchte. Gut, das geht aber jetzt um die 14-Jährige und nicht um deine Freundin. Nein, das geht auch um meine Freundin, der wollte ja auch dahin. Mhm. Aber dieser Termin ist gemacht worden wegen der 14-Jährigen und deine Freundin muss damit hin, oder wie? Also ja, egal, ist das so kompliziert. Deine Freundin soll alleine für sich einen Termin machen, ganz wichtig. Und die Sachlage besprechen. Mhm. Ganz, ganz dringend. Ich überlege gerade, ich würde dich gerne auch nochmal an die Elke verweisen, dass die dir da vielleicht noch dezidiertere Tipps gibt. Okay? Ja, okay. Sascha, leg auf und du wirst gleich wieder angerufen von uns. Kann ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Ja, okay. Die Elke, pass auf, wenn die Elke dich gleich anruft, notiert sie deine Adresse und das schicke ich dann. Mhm. Okay? Okay, ja, danke. Tschüss, Sascha. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, in Sachen Autogramm, bitte wenden an WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Jetzt begrüße ich herzlich, ja, wer kann das aussprechen? Nives? Knives? Hallo? Ja, wie heißt du? Nives. Nives? Ja. Den Namen kenne ich nicht. Nein, kommt aus Sardinien. Aus Sardinien, ah. Ja. Nives, guten Tag. Guten Tag. Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich mich vor Füßen ekel. Dass du dich vor Füßen ekelst? Genau. Also du bist ganz anders drauf als der Dirk vorhin am Anfang. Ja, genau, deshalb rufe ich auch an. Ekelst du dich vor allen Füßen? Vor allen Füßen. Auch vor deinen eigenen? Von meinen eigenen auch, ja. Warum? Ja, das kann ich nicht genau sagen, aber ich finde es einfach ekelhaft. Ja, was ist denn da ekelhaft dran? Irgendwie musst du es doch ein bisschen näher beschreiben können. Ja, vor allen Dingen die Füße von anderen Leuten sind sehr ekelig. Also wenn ich meine Füße angucke, wenn ich unter der Dusche stehe oder so, dann ist das nicht ganz so schlimm. Mhm. Was findest du denn daran eklig? Ist es die Form? Ist es die Hornhaut, die man da sieht? Ja, genau, die Fußnägel? Also, oder? Die Form, dann sind die immer so schwitzig und, weiß nicht, dann sind Haare auf den Zehen und, weil, und dann sind die unterschiedlich lang und einige haben so ganz komische Formen und weiß ich nicht. Weißt du, du teilst die Meinung mit Marlene Dietrich. Ach. Ja, Marlene Dietrich fand generell Füße auch unästhetisch. Finde ich auch, ja. Und sie hat gesagt einmal, das ist der Körperteil des Menschen, den sie wirklich am unattraktivsten findet. Ja. So bist du also auch. Genau, du bist also eine junge Marlene Dietrich. Ja, vielleicht. Ich glaube, die hat auch in meinem Monat Geburtstag, aber das weiß ich nicht genau. Wann hast du den Geburtstag? Im März, am 8. Nee, die hat im Dezember Geburtstag. Ach. Ja, also da gibt es dann keine Ähnlichkeit. Ach. Ist es auch ein Ekel, meinetwegen die Vorstellung, dass Füße oft riechen? Nee, das vielleicht nicht so, aber generell irgendwie alles. Ich habe auch immer meine Socken an. Mhm. Ich gehe auch sehr ungern barfuß. Mhm. Und ja, weiß ich nicht, wenn irgendwie andere Leute mich mit ihren Füßen angrabbeln, das ist am schlimmsten. Also wenn du auf einen Mann stoßen würdest wie Dirk, das würde nicht laufen. Nee. Also wenn Dirk aber jetzt deine Füße verwöhnen würde, du musst ja nicht seine verwöhnen, das würde auch nicht funktionieren. Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch also einen Freund und der muss auch zwangsläufig seine Socken anbehalten. Wie? Ihr übt den Geschlechtsverkehr im Bett aus mit Socken? Ja. Wirklich? Ist das nicht abtörend? Ich weiß nicht, er ist auch hier, aber... Den frage ich gleich mal, aber bleib du noch ein bisschen dran. Ja. Seit wann hast du das? Ja, weiß ich nicht, schon länger irgendwie. Solange du denken kannst? Ja. Mhm. Nicht so ein Schlüsselerlebnis. Für den Dirk hat ja da von unserem Schlüsselerlebnis erzählt. Nein, es gibt kein Schlüsselerlebnis, mhm. Es war einfach so von vornherein, dass ich Füße nicht leiden kann. Aber es gibt ja, wie bei allen Dingen der Menschen, gibt es ja wirklich Unterschiede, ne? Und es gibt Form, schon, also im Maßen der Füße schon formschöne Füße, mhm. Und es gibt schon, das gebe ich auch zu, sehr hässliche. Aber das ist ja völlig egal, Fuß ist Fuß. Ja, also es gibt zwei Freundinnen, die ich habe, also Männerfüße sind schlimmer als Frauenfüße auf jeden Aha. Fall. Aha. Und es gibt zwei Freundinnen, die ich habe, bei denen kann ich die Füße auch angucken. Mhm. Aber ich könnte die nie anfassen. Aber deine eigenen Füße fasst du schon manchmal an? Die fasse ich schon an, ja. Ich hoffe, dass du sie auch ab und zu mal wäscht. Ja, natürlich. Da musst du es ja auch. Ja, weiß ich. Aber dass du selbst in der Wohnung mit Socken nur immer rumläufst, auch, ja, auch im Hochsommer, wenn 30 Grad sind. Ja, dann habe ich schon Schuhe an. Mhm. Also ich finde Füße in Socken auch gut. Ja, ja. Weil ich bin auch voll der Schuhfanatiker. Mhm. Also ich habe ungefähr 100 Paar Schuhe zu Hause. Ja klar, das wundert mich gar nicht, dass du ein Schuhfanatiker bist. Ich liebe Schuhe, Dann sind die ja immer schön abgeschlossen, die Füße, genau, ne? Und nicht sichtbar. Ja. Mann. Aber es ist ja kein Problem, ne? Es ist einfach nur so eine Geschmacksgeschichte, ne? Im Prinzip ist es kein Problem, nee. Ja. Es könnte natürlich ein Problem werden, wenn die Jungs, die du hast, wenn du mal einen Mann hättest, einen Freund, der die Socken auszieht. Beim Sex. Das könnte eventuell so funktionieren. Ab wann wird für dich denn ein Mann attraktiv? Ab Kniehöhe? Oder die Waden, dürfen es die Waden Nein, schon mal? Die Waden auch schon, ja. Küsst du auch schon mal? Ja, vielleicht. Vielleicht, aber tiefer darfst du nicht gehen. Ah, jetzt will ich mit deinem Freund sprechen. Gib mir mal. Wie heißt er? Dominik. Dominik? Okay. Ja, okay. Ja, hallo. Dominik, hi. Wie alt bist du? Ich bin 20. 20 Jahre alt. Das ist aber eine ungewöhnliche Sache, ne? Was deine Freundin ja gerade erzählt hat. Ja, an sich ist das schon ungewöhnlich, aber ich bin das eigentlich gar nicht anders gewohnt. Also ich habe mich da von Anfang an mit abgefunden eigentlich. Wie lange seid ihr zusammen? Über 2 Jahre jetzt. Über 2 Jahre. In der ersten Zeit, als du das nicht wusstest, wenn man dann miteinander schläft und ins Bett geht, zieht man ja die Socken aus. Hast du das auch getan? Nee, eigentlich war das vorher geklärt. Das hat sie direkt am Anfang gesagt? Also ja, Dominik, nee, du bist klasse, aber bitte, ich will nie deine Füße sehen. Ja, also ich meine, das hat sich im Laufe der Zeit so rausgestellt, dass sie halt keine Füße leiden mag. Und dann war das eigentlich für mich auch gegessen, dass du die Socken ausziehst. Dann schlaft ihr wirklich im Hochsommer mit Socken? Ja, wirklich? Es gibt ja auch dünne Socken. Es gibt auch dünne Socken. Und wenn ihr mal in Urlaub fahrt, geht ihr auch mit Socken am Strand spazieren? Also, ja, also bis jetzt sind wir leider noch nicht in Urlaub gefahren. Ach so. Aber ich denke, das wird auch noch kommen. Aber dann vielleicht geht man auch mit barfuß am Strand spazieren. Fühlst du dich denn nicht da ein bisschen diskriminiert oder nicht so richtig gemocht? Schön ist, nee, ja, wenn überhaupt der nicht. Also mir ist das eigentlich scheißegal. Das ist scheißegal. Muss ich ehrlich sagen. Weil also, eigentlich denkt man ja so, dass der Partner einen mit Haut und Haaren, der muss alles lieben. Ja, aber gut, wenn sie jetzt nun mal so drauf ist, dass sie meine Füße nicht oder generell Füße einfach nicht so ästhetisch findet oder so, dann kann ich mich da auch gut mit abfinden. Kannst du dich gut mit abfinden? Ja, sehr gut, ja, sogar. Also das ist mir wirklich nicht so wichtig in unserer Beziehung. Wie ist es bei deinen eigenen? Du stehst, hast du ein ganz normales Verhältnis zu deinen? Ja, also wenn ich zu Hause im Bett liege, dann ziehe ich auch meine Socken gerne raus. Ja. Also wenn ich den ganzen Tag so die Socken angehabt habe. Du genießt es geradezu, dann kann ich das überhaupt nicht haben, wenn ich die jetzt noch anlassen müsste. Also dann ist das ja richtig befreiendes Gefühl. Wenn du bei Nives immer schlafen musst mit Socken. Mann. Dominik! Nee, das ist ja kein Muss. Das machst du gerne für die Frau. Alles klar. Ja. Danke für den Anruf. Ja. Und schönen Gruß an Ives. Tschüss. Ciao. 1.31 Uhr und, nee, 1.32 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 6 Sekunden. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, WDR Fernsehen und Radio 1 Live. Und heute Nacht sind wir offen, generell offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Und wenn ihr reden wollt mit mir, dann solltet ihr wählen 0130 29 11 oder faxen 0130 11 51 22. Nächste Anruferin ist Claudia, 29 Jahre alt. Ja, hallöchen. Hallo. Ja, Claudia. Also, ja. Ich habe das Problem, dass ich total irritiert bin. Du bist total irritiert? Total irritiert, ja. Warum? So was das Sexuelle betrifft, also. Aha. Ja. Was heißt denn irritiert? Ja, was hetero, bi, pervers, normal. Hetero, bi, pervers. Ja, genau, das ist alles total. Du bist im zarten Alter von 29 Jahren. Im zarten Alter, ja. Gab es denn mal eine Zeit, die normal gelaufen ist? Bestimmt, ne, oder? Ja, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ja. Und ab wann oder warum bist du irritiert? Ich war schon immer irritiert. Du warst schon immer irritiert? Ja. Und wusstest nie so richtig, wo du hingehörst? Ob du. Warum hast du denn geheiratet? Weil ich den Mann geliebt habe. Ja? Und wie ist es im Moment? Ich liebe den immer noch. Das ist auch gar nicht das Thema. Aber so von Anfang an, so, man kommt in die Pubertät. Mhm. Dann hat man irgendwie das Bedürfnis, mal da, mal da. Mal da, mal da? Ich denke mal, das ist normal. Ja, natürlich. Mhm. So, das ist auch gar nicht mehr rausgegangen. So. Also du möchtest gerne auch mal ab und zu in ein anderes Bett springen? Ja. Ne? Möchtest du ganz gerne. Hast du das denn während der Ehe auch gemacht? Nein. Wie lange bist du verheiratet? 2 Jahre. Und absolut treue in der Zeit? Absolut treu, ja. Also alles, was frivol ist, passiert im Kopf, in der Fantasie? Nur im Kopf, ja. Ja. Du würdest gerne mal in das eine oder andere Bett springen, zu einem Mann, aber vielleicht auch zu einer Frau. Nicht zu einem Mann. Nicht zu einem Mann? Nein, nein. Ach, lieber zu einer Frau? Nein, zu Hause. So. Also wenn, dann jetzt fremdgehen, dann mit einer Frau? Ja, ja. Ja. Und was meinst du mit pervers? Ja, man verrate uns jetzt alles. Verrate uns jetzt alles. Ja, toll. nein, man hört das ja, man sieht das, so was einen doch so mitnimmt. Was nimmt einen denn so mit? Was hört man und sieht man denn? Ach ja, ganz viele Sachen, denke ich mal. Na, was denn zum Beispiel? Ja, Na, ein Beispiel. Raus damit. Raus damit, ja toll. Das ist gar nicht so einfach. Also geht es so in Richtung Sadomaso-Sachen? Ja, ja. Ja? Ja. Gleich ins Schwarze getroffen. Ja. Also du würdest gerne mal zu einer Domina gehen? Nee. Du wärst... Nee, ich wär lieber der Dominante. Ah, du wärst gerne mal Domina. Ja. Du würdest gerne mal eine Frau auspeitschen. Ja. Ja. Oh, das kommt mal. Claudia, was machen wir denn mit dir jetzt? Das weiß ich auch nicht. Mensch, du bist verheiratet. Hast einen netten Mann? Ja. Den du sehr liebst? Ja. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? 2. 2. Mhm. Aber in dir gibt es noch eine andere Welt. Mhm. Weiß dein Mann darum? Ja. Der weiß das? Ja. Ach, und was sagt er? Nein, der hat mich so kennengelernt. Ja, und wenn du, wie kommentiert er denn jetzt dieses, wenn du das so sagst, schon mal? Nein, so im Moment sage ich ja gar nichts mehr darüber, ne? Weil ich meine, ich habe ihn lieb, ich liebe ihn und dadurch ist das Thema auch so ganz weg. Wenn du ihm das sagen würdest, dass du gerne mal eine solche Erfahrung machen würdest wollen, was meinst du, wie er reagiert? Ich weiß nicht. Hältst du es für möglich, dass er sagt, okay, das betrifft unsere Ehe ja nicht. Mach mal. Hältst du es für möglich? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann es dir echt nicht sagen. Mhm. Ist eine schwierige Situation. Genau das ist es. Ne, ich bin ja auf der einen Seite auch immer der wirkliche Vertreter der Treue. Der frei. Nee, der Treue, wenn man sich gebunden hat an jemanden, dass man dann halt dann auch zu dem steht. Ja, aber auf der anderen Seite denkst du auch, dass man alles ausleben sollte, ne? Genau. Ja gut, aber du bist jetzt mal die Ehe eingegangen, ne? Deswegen kam mir gerade die Idee, wenn ihr schon ein bisschen locker drauf seid, und es gibt ja auch so Ehepartner, die dann sagen, okay, dann versuch es halt mal mit meinem Einverständnis. Das wäre natürlich die Ideallösung für dich, ne? Hm. Wie wär's denn, wenn du das mal so durchspielst, wie könnte es eskalieren, wenn du es immer weiter unterdrückst? Ich habe keine Ahnung, ich versuche da gar nicht drüber nachzudenken. Du bist aber schon unzufrieden, ne? Oder? Ich weiß nicht, ob das unzufrieden ist, dass irgendwas fehlt. Mhm. Ist denn die Sexualität mit deinem Mann für dich schon doch auch schön? Die ist ganz toll, ja. Die ist ganz toll sogar. Ja, ja. Mhm. Also das ist auch nicht jetzt, dass ich sagen würde, das liegt an meinem Mann, dass ich da total unzufrieden bin und deshalb irgendwas anderes tun sollte. Es ist immer eine Gratwanderung. Natürlich finde ich auch, wenn man sich an jemanden gebunden hat, kann man nicht jedem, ich sage es mal sehr salopp, jedem Furz im Gehirn nachgehen und jeder kleinsten Regung und jedem Gelust. Wenn das wäre, würde ich das nicht tun. Ja, ich finde schon, dass man auch gewisse Dinge ruhig unterdrücken sollte, wenn man sich auf jemanden eingelassen hat. Ich nehme es aber sehr ernst. Jetzt auch in deinem Fall, wenn das schon wirklich ein Thema ist. Und du sagst ja, dass das auch so viele Jahre schon ein Thema war bei dir. Ja, ich muss mir dabei sagen, ich habe eine ganze Zeit lesbisch gelebt. Du hast also diese Erfahrung schon gemacht? Mhm. Mhm. Und das war für dich auch eine gute Erfahrung? Ja. War das eine richtige Beziehung oder mehr so sexuelle Abenteuer? Nee, das war schon eine ganze Beziehung dabei. Und wie lange warst du mit der Frau zusammen? Ein paar Monate, mit der einen, mit der anderen noch ein paar Mal. Weiß dein Mann das auch? Ja. Ich schlage mal vor, dass du, nachdem du nochmal richtig in dich gehst und das mal vielleicht überschläfst, vielleicht von diesen Sehnsüchten deinem Mann doch jetzt erzählst. Ich denke mal, das hört er jetzt. Das hört er jetzt sogar, meinst du? Ja. Wie kommst du zu der Annahme? Das weiß ich. Das weißt du? Mhm. Weil das vielleicht jetzt auch so ein kleiner Trick, dass du Angst hast, ihm das direkt ins Gesicht zu sagen. Ja, wir sitzen im Zimmer weiter. Und guck die Sendung. Ja. Hört die Sendung. Ja. Das wäre jetzt ganz scharf, wenn er vielleicht jetzt rüberkäme zu dir ans Telefon und mal mit mir ein paar Worte sprechen würde. Meinst du, das tut er? Weiß ich nicht. Wir können ja noch einen Moment reden, vielleicht kommt er ja rüber. Ja. Mhm. Oh Mann. Ist er da? Ja, er kommt. Echt, er kommt? Ja, der kommt. Dann gib ihm mir mal. Ja, warte. Hallo? Ja, hallo Domian. Ja, mit wem spreche ich? Ja, mit dem Andy. Mit Andy? Ja. Bist du jetzt sehr überrascht, was du gerade gehört hast? Nö. Bist nicht überrascht? Nö. Weil du weißt ja so ein bisschen auch, dass deine Frau so drauf ist, ne? Ja, ja, kenne ich alles. Hättest du denn was dagegen, wenn sie vielleicht mal die eine oder andere Erfahrung jetzt neben eurer Ehe diesbezüglich machen würde und irgendwo hinginge? Ja, ich weiß nicht, ich denke mal, es ist schon eine komische Situation, ne? Ja, finde ich auch. Ne? Andererseits thematisiert sie das ja so stark und sie hat das so sehr in sich. Es könnte ja auch sein, dass es eure Ehe gar nicht angreift. Ich will das gar nicht erst raten. Ich sage das nur so als Vorschlag. Ja, ich weiß nicht. Was soll man dazu sagen, ne? Ist echt eine schwere Situation, sag ich mal, ne? Nehmen wir mal an, sie sagt jetzt zu dir, also Andy, es ist doch so stark, ich suche jetzt mal irgendwie Kontakt zu einer Frau und ich spiele da mal die dominante Rolle. Spiel's mal so durch im Kopf. Könntest du damit leben? Ich liebe dich nach wie vor, wenn sie das sagen würde. Ja, wie soll ich das sagen, ne? Ist aber, wenn das jetzt echt irgendwo ein Punkt wäre, wo eine Ehe dran scheitern könnte oder so, sag ich mal, dann kann man da Kompromisse eingehen, aber so kann ich mir das schlecht vorstellen. Also, wie gesagt, ich will euch das nicht einreden, aber gut ist, dass ihr beide jetzt darüber reden werdet, nachdem wir das Gespräch hier beendet haben. Ja. Ne? Das ist richtig gut. Und da müsst ihr beide zu Potte kommen, ob das vielleicht möglich ist. Aber du weißt es jetzt und das ist schon mal wichtig. Dann gibt es ja keine Geheimniskrämereien und es passiert nichts hinterm Rücken, das ist ja auch schon mal wichtig. Nee, da ist schon mal von Anfang an geklärt gewesen. Also Ehrlichkeit ist schon mal oberstes Gebot. Ja. Also ihr beiden, jetzt diskutiert mal ein bisschen miteinander. Ja, ist gut. Alles Gute, Andy. Schönen Gruß nochmal an die Claudia. Ciao. Ja, ist gut. Ciao. Heute ist der Tag der Doppelgespräche. Bruce, 17 Jahre. Hi. Ja, hallo. Bruce, stimmt das? Ja, genau. Bruce, warum heißt du so? Ich bin Viertel Schotte, Viertel Engländer, Viertel Amerikaner und Viertel Deutscher. Eieieiei, wie ist das denn möglich? Ein richtiger Bastard. Ein richtiger Bastard. Die eine Oma ist Deutsche, die andere Oma ist Schottin und so. Ja, also so ganz gemixt. Ja, also Schotte ist der Onkel. Ein multikulturelles Wesen. Ja, genau. Was ist dein Thema? Bruce ist schottisch halt. Ja. Was ist dein Thema, Bruce? Ja, und zwar habe ich schon einige Male angerufen, sollte auch mehrmals zurückgerufen werden. Und da war das Thema, ich will mich selbstständig machen. Bin selbst 17 Jahre alt, gehe aber noch zur Schule. Und da wollte ich fragen, wie ich das anstellen kann. Ja. Also ich will so Unternehmensberatung Domian, bitte fragen Sie. Naja, auf jeden Fall will ich so ein Unternehmen gründen, wo sich Lichttechniker eintragen können, die dann vermittelt werden können. Also, dass ich Lichttechniker probiere, in Diskotheken Jobs zu vermitteln, in Opern, in Theatern, auf Livebühnen, also bei Konzerten und so weiter. Das ist die Idee. Ja, genau. Das ist die Grundidee, weil ich arbeite selbst auch in der Diskothek als Lichttechniker. Ja, und da bist du darauf gekommen. Gibt es schon solche Art von Firmen, die so funktionieren? Bestimmt, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also in meiner Firma ist es so, wenn jemand eine größere PA-Anlage, also so eine Musikanlage mietet, dann sagen wir mal so eine 4000 Watt-Anlage, dann kommt auf jeden Fall ein Techniker vom Haus aus mit. Ich will dich nicht entmutigen, Bruce. Ich hatte am Donnerstag letzter Woche einen jungen Mann, der sich mit 18 Jahren selbstständig gemacht hat, ich glaube im Schnittblumenwesen, der dann ganz schrecklich sich in den Ruin geritten hat. Aha. Mit riesigen Schulden. Hast du denn, du bist Schüler, ne, sagst du gerade? Ja. Wie lange musst du zur Schule gehen noch? Ich muss jetzt noch anderthalb Jahre zur Schule gehen. Anderthalb Jahre. Warum strebst du jetzt so früh in die Selbstständigkeit und lernst nicht erstmal irgendwas so als Grundstock? Na, ich will eigentlich auch, also mein Grundziel ist eigentlich, meinen Abschluss erstmal zu machen. Mhm. Aber irgendwie nebenbei auch die Firma gründen. Mhm. Weil ich habe auch viele Freunde, die haben so Computerfirmen jetzt gegründet, sind auch eingetragen und so. Also zwei Sachen. Erstmal, der Schulabschluss ist super, super wichtig. Den würde ich nicht sausen lassen. Ja. Zum Zweiten habe ich schon Respekt vor jungen Leuten. Es gibt ja immer wieder solche Fälle, die ganz früh sich selbstständig machen und dann auch richtig Erfolg haben. Ja. Also es muss nicht immer die Devise sein, erstmal was Gescheites lernen und dann selbstständig machen. Ist sicher oftmals auch richtig, aber es gibt halt auch die anderen dynamischen Leute, die das auch schaffen. Ja. Nur da bin ich natürlich der vollkommen falscheste Ansprechpartner, ob das überhaupt, man muss ja einschätzen, ob das sich trägt, ne? Ob es da einen Markt für gibt. Da müsstest du mit entsprechenden Insidern reden. Dann ist die Frage, hast du Grundkapital? Wie viel Grundkapital braucht man? Welche Gesellschaftsform wählst du? Wird es eine GmbH oder was es da alles so gibt? Ja. Das sind so Sachen, wo du dich mit Leuten unterhalten musst, die richtig Ahnung davon haben. Aha. Und die musst du halt recherchieren. Also sei bloß vorsichtig und stürz dich nicht in ein Abenteuer, wo du vielleicht dann mit 22 Jahren dann Unmengen an Schulden am Hals hast. Ja. Das ist das große Risiko. Was lernen kannst du dann immer noch. Aber wenn du mit 300.000 Mark Schulden, nehmen wir mal als Beispiel, da rausgehst, dann zahlst du die nächsten 20 Jahre ab. Und das darf nicht passieren. Na klar. Also sei ruhig mutig, zieh sowas auf. Solche Leute braucht man. Gibt es in Deutschland viel zu wenige, in Amerika viel, viel mehr. Aber lass dich da richtig gut beraten vorher. Mhm. Ja? Gut. Kann ich dir nicht sagen. Und wenn du es machst, toi toi toi. Gut. Dann wirst du so ein junger, wie heißt der, Windhorst, ne? Dieser Junge, der so erfolgreich ist. Viel Glück, Bruce. Ja, und dann hatte ich noch ein zweites Thema. Ja, das geht leider nicht. Echt nicht? Nee, das ist knallhart hier bei uns, immer ein Thema nur. Ach so, gut. Das nächste Mal. Gut, könntest du mich dann nochmal mit der Psychologin verbinden? Ja, warum? Und zwar kriege ich jetzt dauernd Terroranrufe und so. Und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch nicht durchgekommen bei mir. Mhm. Alle paar Sekunden. Was hat das? Das hat aber nichts mit dem ersten Thema zu tun, ne? Nee. Warum kriegst du Terroranrufe? Sexuelle Belästigung und so weiter. Mhm. Also da stöhnt jemand, also zum Beispiel auch, ich war jetzt zwei Tage nicht zu Hause und dann hatte ich einen Anrufbeantworter geschaltet und jetzt sind da ungefähr fast 30 Nachrichten gespeichert und da ist nur Gestöhne und so weiter. Ich werde das jetzt hier weiter vertiefen. Prognostiziere ich mal, dass da eine Psychologin auch nicht weiterhelfen kann, ne, wer dahinter steckt. Naja, wir können das gerne mal, wir können das gerne mal versuchen und das können wir gerne machen, aber erhofft ihr da nicht so viel. Leg mal auf und wir nehmen nochmal Kontakt mit dir auf. Gut, okay. Tschüss, Bruce. Danke, ciao. Lars, 23. Ja, hallo, Domian. Hi. Moin. Ja. Also, wir haben ein Thema heute Abend, ist ein Kollege von mir, ich mache mir echt Sorgen um den, weil der ist, der ist 24 und seit einem Dreivierteljahr war der arbeitslos und seit einem halben Jahr hat er jetzt einen Job gekriegt als Leichenwäscher. Mhm. Und das war damals mein bester Freund und der ist jetzt, was heißt damals, jetzt immer noch, und der ist mit einer alten Schulkollegin von mir noch verheiratet. Mhm. Und die erzählt mir so einiges. Und was er so macht, der muss die Leichen schminken und waschen. Mhm. Und der hat sich jetzt irgendwie so total verändert irgendwie. Mhm. Und ich sag mal auf Deutsch gesagt, der geilt sich richtig daran auf und will mich so mitnehmen, weißt du? Sagt er, komm mal mit. Ich habe übrigens in dieser Sendung, im Rahmen dieser Sendung, noch nie mit einem Bestatter gesprochen. Das würde ich gerne mal tun. Was heißt denn, er geilt sich auf daran? Ja, also der erzählt mir dauernd, wie toll das jetzt ist, die Leichen zu schminken und zu waschen. Und da erzählte einen, wenn die Leichen dann jetzt, wenn die noch frisch sind, dass die noch relativ warm sind und hier und da, ich weiß nicht, ob ich dann alles glauben, tue ich ihm auch nicht. Weil er erzählt mir hier einen, wenn die frisch sind, sind sie noch warm und hinterkalt und hier und da und nur weil ein bisschen kennt man sich, was heißt kennt man sich aus, ich kenne mich überhaupt nicht in dem Thema aus, aber ich sag mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wenn die in einem Bestattungsinstitut sind, dass sie nicht mehr warm sind. Natürlich nicht. Ja. Nur der erzählt mir den Kram und sagt, ich soll mal mitkommen und das ist total aufregend und er ist voll fasziniert davon. Und kann es vielleicht sein, also ich weiß, dass natürlich viele Bestatter unter dem Image leiden und dass manch einer, der diesem Beruf nachgeht, sich eigentlich auch schämt, dass er diesen Beruf macht. Weil sehr viele Leute natürlich auf Distanz gehen, wenn sie hören, der ist, obwohl es ja ein ganz normaler, wichtiger Beruf ist. Kann es sein, dass er aufgrund von Minderwertigkeitskomplexen sich da so ein bisschen wichtig machen will und das als was Besonderes darstellen möchte, weil er sich aber eigentlich schämt, sowas machen zu müssen? Kann das sein? Ja, wie gesagt, der war seit zwei, drei, vier Jahren war der arbeitslos. Ja, er eben. Hat den erstbesten Job genommen. Aber ob er sich schämt, weiß ich nicht. Und ja, okay, er ist nicht der Bestatter. Mhm, er ist nur der Gehilfe, ne? Ja, weil das ist so in diesem 620-Mark-Job oder wie das Ding heißt. Das ist nur so ein kleiner Angestellter. Da. Es kann ja sein, dass er sich freut, dass er einen Job hat nach der Arbeitslosigkeit. Das macht er auf alle Fälle. Ne? Aber dass er sich irgendwie dann doch schämt und sich deshalb wichtig tut. So hört sich das fast an. Also. Ja, gut, wichtig tun, ich weiß nicht, weil der will mich dauernd mitnehmen. Der erzählt mir einen, wie geil das jetzt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht mir jetzt echt Sorgen. Dass man da bei der im wahrsten Sinne des Wortes? Ja. Also, dass ihn das sexuell erregt? Ja, das ist ja das Problem. Und ich glaube, dass er dir einen dicken Bären aufbinden will. Glaube ich nicht, den kenne ich zu lange. Also ich glaube es wirklich nicht, weil den kenne ich echt zu lange und das wird ohne Witz, das wird mir auch schon langsam peinlich. Weil wenn du den Kollegen, also der erzählt halt allen irgendwie jetzt und... Was erzählt er denn dann genau? Ja, okay, erstmal die Geschichte da, dass sie noch, ja, wenn sie noch warm sind und hier und da. Ja, das ist schon gelogen, da stimmt schon was nicht. Ja, das kann sich keiner von, weil wir sind wir sind Kollegenkreis, da glaubt keiner. Ja, was ist denn mit dem Sexuellen? Malt er das auch mehr aus? Ja, das ist das Problem. Ja, weil dann erzählt er dann einen, weil wenn er dann Frauen wäscht, dann sagt er, komm mal mit, dann kannst du mal auf Deutsch gesagt so ein bisschen, ja, da will ich jetzt so im Fernsehen, aber da kannst du ein bisschen an der Brüste rumfummeln. Und so wird erzählt er dann darum, ja. Mhm. Und dann macht mir, das ist das Problem, was mir wirklich Sorgen macht, weil ich kann mir nicht vorstellen, eine Leiche da rumzufummeln. Mhm. Und dieser Kollege, was immer noch mein bester Freund ist und immer sein wird, erzählt mir dann ein Jahr, wenn er dann die Frauen dann schminken und waschen muss und hier und da, ja, komm mal mit, dann kannst du ein bisschen rumfummeln und hier und da. Also es hört sich nach Aufschneiderei an, Lars. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wenn der wirklich in dieser Richtung gestrickt wäre, ich meine, was gibt es ja, oder man hört davon, dass Leute sich an toten Menschen aufgeilen, dann wäre das wahrscheinlich für den so tabuisiert und so schamhaft, dass der überhaupt nicht darüber reden würde. Nee, das Problem bei ihm ist, also das ist so ein, also pass auf, der hat ziemlich krasse lange Haare und rennt auch immer nur in Schwarz rum und hat hier so ein Black Metal, weißt du? Mhm. Und allein die Musik schon, der hat nur so ein Black Metal und alles, was sich um Tod und sowas dreht und Teufel. Mhm. Und das ist das Problem, was mir wirklich Sorgen macht. Er macht sich ja, wenn da was Wahres dran sein sollte, er macht sich eindeutig strafbar, ist dir klar, ne? Ja. Und da müsste dann ja auch irgendetwas geschehen. Ja, das ist das Problem, das war ja vorher nie so. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, weil der rennt jetzt kurze Zeit vorher, seitdem rennt er so rum. Durftest du denn überhaupt damit hingehen? Ist das von seinem Arbeitgeber ausgestattet? Nein, ich wollte nicht mit hingehen. Mhm. Ja, weil ich finde es persönlich, für mich finde ich es abartig. Mhm. Ich meine, okay, den Job, den ist er macht, ist in Ordnung. Ja, ist es ja, ja auch. Wenn es diese Auswüchse hat, ist es natürlich vollkommen abartig. Ja, da gibt es gar nichts zu reden. So und wenn für den Fall, dass er nicht aufschneidet, was ich immer noch glaube, für den Fall, dass das stimmt, finde ich das auch höchst bedenklich und da muss irgendwas passieren. Pass auf, was ein Problem ist, ein Kollege von mir, der sitzt nämlich auch hierbei und den hat er mitgenommen. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, dann hat er nämlich noch erzählt, dass mir ein Kollege von mir und dann hat er mir dann hinterher erzählt, wie toll das war. Und ich habe mit dem Kollegen gesprochen und er sagt, ja, der hat da rumgefummelt und hat den mit dem an dem Waschen und so. Und der hat sich, ich weiß nicht, der hat sich wirklich daran im wahrsten Sinne des Wortes aufgegeilt. Also ich würde das an eurer Stelle mal ein bisschen weiter beobachten. Und wenn sich das wirklich als wahr erweisen sollte, würde ich an eurer Stelle ihm drohen, das an den Arbeitgeber weiterzugeben. Weil das ist einfach ein Unding, das darf nicht sein. Ob das was nutzt? Weil ich weiß ja nicht, dass er da rauskommt aus der Szenerie. Stell dir mal vor, was wenn also er macht sich A, wirklich strafbar und B, stell dir nur dir mal vor, ein Mensch aus deiner näheren Umgebung stirbt und dieser Mensch, deine Mutter, stirbt. Ja, das ist mit ein Problem, ja klar. Ja, und die kommt dann in die Hände von einem solchen Menschen. Also muss irgendwas geschehen. Halt die Augen auf und werde dann in irgendeiner Weise aktiv. Okay? Ja, okay, alles klar. Okay, ciao, Lars. Jetzt ist Ach, jetzt ist er weg. Na, egal. Claudia, 24. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Oh, Claudia ist aber ganz scharf auf dem Kopfhörer. Hi. Wieso? Ganz laut alles. Claudia, dein Thema. Ja, die letzten 7 Minuten, knapp 7 Minuten, die ich jetzt noch habe. Du meinst also, ich werde mit dir 7 Minuten reden? Ja, was heißt reden? Ich will einfach nur vorbringen, das ist so ein, wie sagt man das jetzt? Ich bin einfach sauer über die Frauen heutzutage. Generell über die Frauen? Ja, die Frauen, generell über die Frauen. Frauen heutzutage sind... Schwach. Schwach. Ja. Warum? Frauen haben damals gekämpft um die Emanzipation, um die Gleichberechtigung. Sie wollten gleichgestellt werden wie die Männer. Sie wollten die gleiche Arbeit haben. Sie wollten nicht mehr so behandelt werden wie die Sklavinnen, wie Abfall, wie irgendwelche Produkte und, und. Die haben ihre BHs verbrannt und wer weiß was. Und die haben es geschafft. Schade auch. Naja. Ja. Ja. Die haben es geschafft. Die haben mein Ansehen und wir sind so weit hochgekommen, dass man uns als Mensch akzeptiert und nicht nur als irgendein Lustobjekt oder sonst irgendetwas. Wobei ich schon viele Frauen kenne, die gerne Lustobjekte sind. Ja, das ist es ja. Ich meine, wenn sie es gerne machen, ich bin auch gerne Lustobjekt. Ja, okay. Das ist mir ja egal. Aber du meinst, es hat sich alles nicht gelohnt und wir sind wieder zurückgefallen, oder wie? Ja, wir sind wirklich zurückgefallen. Woran machst du das denn fest? Daran merke ich das. Ich merke das zum Beispiel, wie viele Frauen bei dir anrufen, die sich wirklich seit 20 Jahren von ihrem Mann quälen lassen. Die lassen sich schlagen, die lassen sich vergewaltigen. Mhm. Nicht nur nicht selbst. Sie müssen zugucken, wie die Kinder verprügelt werden. Mhm. Das würde ich dann nie im Leben zulassen. Gut, aber das sind ja nicht Frauen, die diese extreme Emanzipationsphase auch hinter sich haben. Nein, die sind ja Einzelschicksale. Warum wehren die Frauen sich nicht? Mhm. Ich könnte es doch nie zulassen, dass ein Mann vor meinen Augen meine Kinder prügelt. Okay, das ist jetzt gar kein Thema. Aber du hast ja so einen Rundumschlag gemacht, so ganz allgemein über die Frauen an sich. Und du hast gesagt, sie waren mal emanzipiert und es ist wieder ein Rückfall geschehen. Ja, alle Frauen haben gekämpft um die Emanzipation und um dieses Ansehen, was wir jetzt haben als Frauen. Ja, ich verstehe aber nicht, wo der Rückschritt jetzt passiert ist. Verstehe ich nicht. Der Rückschlag ist, dass es immer noch Frauen gibt, die sich unterdrücken. Lassen. Die sich unterdrücken lassen, genau. Ja, das ist sehr, sehr bedauerlich, dass es das immer noch gibt. Und du, wenn du meine Sendung kennst, bin ich auch immer an erster Stelle, um die Frauen zu ermutigen, dass sie so etwas nicht mit sich machen lassen sollen. Das ist es ja. Und die Frauen, man hat so viel Hilfe heute. Man bekommt wirklich überall Hilfe, sei es Frauenhäuser oder sonst irgendetwas. Mhm. Da frage ich mich wirklich, warum lassen die Frauen sich immer noch so unterdrücken? Mhm. Ich meine, das geht jetzt los. Die einen haben dann in der Kindheit, haben dann sind dann misshandelt worden. Das sind immer persönliche Geschichten. Das ist dann später auch so geblieben. Weißt du was? Wir werden uns nicht, wie du prognostizierter, 7 Minuten unterhalten, sondern wir werden jetzt so bei 3 Minuten abbrechen, weil ich gerne mit Regine noch sprechen möchte. Aber du hast gesagt, was du sagen wolltest, ne? So als Statement zumindest. Als Statement, dass jede Frau, die sich von diesem ekligen Ehemann, den sie da hat, verprügeln lässt, endlich mal aufstehen soll und sagen soll, nicht mit mir. Claudia war das. Richtig. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss, danke Claudia. Danke auch. Tschüss. Oh, das war Claudia. Regine, 40. Ja, das ist richtig. Du bist noch dran, das ist schön. Ich bin immer noch dran, ja, richtig. Und zwar, ihr habt es zwar nicht zum Themenabend gewählt, auserkoren, aber die Füße gehen mir nicht aus dem Kopf. Da haben wir was losgetreten jetzt. Ja, das ist wohl wahr. Das könnte man noch weiter ausdehnen. Wie stehst du denn zu Füßen? Ich stehe vor allen Dingen auf denselben. Und darüber hinaus ist es so, ich bin weder ein Fußfetischist, noch bin ich ein Füßeablehner, aber ich habe mir vor knapp einem Jahr eine sündhaft teure Bettwäsche zugelegt. Aha. Und die ist so außerordentlich empfindlich, dass man da gar nicht barfuß drin schlafen darf. Was? Man muss die nämlich, weil sich Fäden darin ziehen, nicht, dass die Füße ungepflegt wären, aber selbst ein kleines Rüsselchen in der Hornhaut zieht Fäden. Das bedeutet, man muss die Bettwäsche rasieren, damit sie wieder glatt ist. Das hat dazu geführt, dass ich es mir angewöhnt habe, mir ein paar Schlafstrümpfe zum Schlafanzug dazu zu legen. Und wenn du mal Männerbesuch hast, müssen die auch Schlafstrümpfe anziehen? Entweder lassen sie die Strümpfe an, die sie haben, oder aber sie bekommen welche von mir geliehen. Ein wunderbares Vorspiel. Ich muss erst meine Schlafstrümpfe anziehen, bevor es zur Sache gehen kann. Es liegt aber nur an deiner sündhaft teuren Bettwäsche, nicht an dir. Es liegt an mir, weil ich diese sündhaft teure Bettwäsche gekauft habe. Was ist denn das für ein Material? Das ist ein Hochglanz-Seidensatter. Und wie teuer war die Bettwäsche? Also, ja, die werden ja immer nur Kissenbezug und Bettbezugsweise verkauft. Ja. Also dieses Komplett, das eine. alleine, das hat bei ungefähr 600 Mark. Nein! So teure Bettwäsche kaufst du dir, Regine. Du musst ja im Geld schwimmen. Nein, ich schwimme nicht im Geld, aber in Lust. In Lust. Und du magst schon Luxus, ne? Und man gönnt sich den Luxus dann an der Stelle, wo man das gerne möchte. Aber das ist ja eine Sache, die eigentlich eher behindert als Spaß macht, ne? Oder? Nein, es ist was wunderbar Tolles auf der Haut, diese Bettwäsche zu spüren. Man kommt nur eben ohne diese Schonstrümpfe. Schläfst du denn auch? Nicht aus. Schläfst du denn bisweilen auch in Handschuhen? Weil hier sind ja auch schon mal so kleine Häkchen an den Händen. Ich habe die Hände meistens über der Bettdecke. Ach so. Ich dachte, die Männer müssen Schlafstrümpfe und Handschuhe anziehen, bevor sie mit dir ins Bett können. Das wäre ja der Knaller. Nein, das ist nicht notwendig. Nein, durchaus nicht. Aber du hast ein durchaus normales Verhältnis zu Füßen. Ja. Das ist doch schon mal schön. Das ist das Schlusswort für die Sendung heute. Regine, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, zu Hause oder in den Autos oder wo immer ihr uns auch hört und seht. In der Technik war Leo Scholten. Morgen heißt unser Thema Ekel.